Ja. Danny reißt seine Hand zurück. Er war von Anfang an verwirrt und eingeschüchtert, aber jetzt wird es ihm richtig Angst und Bange. Ihm schießt durch den Kopf, dass Franklin Gelbert möglicherweise geistesgestört ist. Wahrscheinlich ist das nur gespielt, aber was, wenn dem nicht so ist? »Ich hab geträumt, wo die Leiche liegt, und damit Schluss!« »Mal ehrlich«, sagt Ella Davis, »in meiner Dienstzeit habe ich schon so einige dumme Alibis präsentiert bekommen, aber das hier schießt den Vogel ab. Eindeutig irrer als die alte Ausrede, dass der Hund die Hausaufgaben gefressen hat.« Gelbert wiegt unterdessen den Kopf hin und her und macht einen besorgten Eindruck. Nur, dass sich sein Blick nicht ändert, der kriecht Danny weiterhin übers Gesicht, hin und her. »Ella, ich glaube, wir müssen den Mann laufen lassen.« »Aber er wusste doch genau, wo sich die Leiche befand.« »Die Arbeiten nach Drehbuch, denkt Danny, kann gar nicht anders sein.« Gelbert wiegt immer noch den Kopf. »Ah, nein, nein, wir müssen ihn laufen lassen. Wir müssen diesen einmalig hellsehenden Putzmann laufen lassen.« »Ich bin Hausmeister«, sagt Danny und kommt sich sofort dämlich vor. »Entschuldigen Sie, diesen einmalig hellsehenden Hausmeister. Keine große Sache. Immerhin hat der Vergewaltiger von Miss Yvonne kein Kondom getragen und einen wahren Schatz an DNA hinterlassen. Hätten Sie wohl etwas dagegen, dass wir einen Abstrich machen, Danny, damit wir Sie aus dem verdächtigen Kreis ausschließen können? Tut überhaupt nicht weh. Wir fahren nur mit einem Wattestäbchen innen über die Wange. Wäre das in Ordnung?« Erst als Danny sich an die Stuhllehne sinken lässt, wird ihm klar, dass er die ganze Zeit kerzengerade dagesessen hat. »Gut, nur zu.« Davis kramt sofort wieder in ihrer Umhängetasche. Wie eine gute Pfadfinderin ist sie allzeit bereit. Sie zieht eine Packung Wattestäbchen hervor. Danny wirft einen Blick auf Gelbert und was er sieht, vielleicht, ist eine ganz kurz aufflackernde Enttäuschung. Sicher ist Danny sich nicht, aber er glaubt, dass Gelbert geblufft hat und dass der Vergewaltiger und Mörder doch einen Gummi getragen hat. »Weit aufmachen, Mr. Hellsehender Hausmeister«, sagt Davis. Danny sperrt den Mund auf, woraufhin Davis ihm über die Innenseite der Wange streicht. Sie betrachtet das Stäbchen beifällig, bevor sie es in einen Behälter steckt. »DNA lügt nicht«, sagt sie, »niemals.« »Da kommt der Abschleppdienst«, sagt Gelbert. Als Danny aus dem Fenster blickt, sieht er einen Autotransporter auf den Parkplatz fahren. Ella Davis sieht Gelbert an, der nickt ihr zu, woraufhin sie abermals in die Umhängetasche greift. Sie zieht zwei dünne, mit Büroklammern zusammengehaltene Papierstapel hervor. »Durchsuchungsbeschlüsse, einer für ihren Pickup und einer für ihr Zuhause am...« Sie blickt auf eines der Blätter. »Oak Drive Nummer 919. Wollen Sie die Beschlüsse durchlesen?« Danny schüttelt den Kopf. Was hätte er anderes groß erwarten können? »Geh raus und sag den Leuten, dass sein Pickup hinten steht«, sagt Gelbert zu seiner Kollegin. »Mach ein Video davon, wie der Wagen auf den Transporter gezogen wird, damit unser Hausmeister später nicht behaupten kann, wir hätten was reingeschmuggelt.« Davis greift nach ihrem Handy und erhebt sich, blickt jedoch skeptisch drein. Gelbert lächelt sie an, wobei wieder die winzigen Stummel erscheinen, die ihm als Zähne dienen. Dann weist er mit einer wegwerfenden Handbewegung auf die Tür. »Bestimmt kommen wir gut miteinander zurecht, nicht wahr, Danny?«